Da pfeift Dirk wieder, sagte einer von den Leuten. Zweimal! Wir werden ausreißen müssen, Kameraden. Ausreißen! Schafskopf, rief Pew. Dirk war ein Dummkopf und ein Feigling von Anfang an. Um den braucht ihr euch nicht zu kümmern. Sie müssen ganz dicht dabei sein, sie können nicht weit gekommen sein, ihr habt ja das Ding in der Hand. Sucht sie doch, ihr Hunde. Oh, Gott verdamm mich, wenn ich nur Augen hätte. Diese Aufforderung schien einige Wirkung zu haben, denn zwei von den Kerls begannen hier und da herumzusuchen. Aber sie waren nicht recht bei der Sache, so kam es mir vor, und dachten die ganze Zeit über halb und halb an ihre eigene Gefahr. Alle übrigen standen unentschlossen auf der Landstraße. »Ihr habt Tausende zum Zugreifen, ihr Dummköpfe, und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ihr wärt so reich wie Könige, wenn ihr es finden könntet. Ihr wisst, dass es hier ist, und ihr steht rum und döst. Unter euch allen war keiner, der es wagte, vor Bild zu treten, und ich tat es, ein blinder Mann. Und nun soll ich euretwegen all meine Aussichten verlieren? Soll ein armer, winselnder Bettler sein, der kaum seinen Schluck rum hat, während ich in einer Kutsche fahren könnte? Wenn ihr bloß so viel Schneid hättet wie ein Mehlwurm in einem Zwieback, so würdet ihr sie jetzt noch fangen. Als der Henker, Pew, wir haben doch die Dublonen, knurrte einer. Vielleicht haben sie das verdammte Ding versteckt, sagte ein anderer. Nehmt die Guineen und steht hier nicht rum, um euch zu streiten. Streiten war das rechte Wort, denn Pews Ärger wurde infolge dieser Einwendungen so groß, dass er seine Leidenschaft nicht mehr beherrschen konnte und trotz seiner Blindheit nach links und rechts auf sie losschlug, und mehr als einmal verkündigte mir ein dumpfer Ton, dass er einen getroffen hatte. Die Leute dagegen schimpften wieder auf den blinden Kerl, drohten ihm mit fürchterlichen Flüchen und versuchten vergeblich, den Stock zu packen und ihm denselben zu entwinden. Diese Balgerei war unsere Rettung, denn während die Prügelei noch in vollem Gange war, kam von der Höhe des Berges über dem Dorf ein anderes Geräusch, die Hufschläge galoppierender Pferde. Beinahe gleichzeitig fiel ein Pistolenschuss mit Blitz und Knall von der Hecke her. Offenbar war dies das letzte Warnsignal, denn die Freibeuter machten sofort Kehrt und liefen nach den verschiedensten Richtungen auseinander, einer am Strande der Bucht entlang, seewärts, ein anderer schnurstracks den Berg hinauf und so weiter, so dass in einer halben Minute von ihnen keine Spur mehr vorhanden war, außer Pew. Den hatten sie im Stich gelassen, ob aus reiner Angst oder um sich wegen seiner Schimpfereien und Schläge zu rächen, das weiß ich nicht. Jedenfalls blieb er allein zurück, tappte wie rasend auf der Landstraße hin und her, tastete mit seinem Stock um sich und rief nach seinen Kameraden. Schließlich geriet er in die falsche Richtung, lief ein paar Schritte an mir vorbei nach dem Dorfe zu und schrie, »Johnny! Schwarzer Hund! Dirk!« und was er sonst noch für Namen nannte. »Ihr werdet doch den alten Pew nicht im Stich lassen, Kameraden! Denkt doch an den alten Pew!« Gerade in diesem Augenblick wurden die Pferde auf der Höhe sichtbar und vier oder fünf Reiter sprengten im Mondschein in vollem Galopp den Abhang hinunter. Da begriff Pew seinen Irrtum. Er kreischte auf, drehte sich um und lief in den Graben hinein, so dass er zu Fall kam. Aber er war in einer Sekunde wieder auf den Füßen und machte von neuem einen Sprung. Er war jedoch so verwirrt, dass er geradezu in die Pferde hineinlief. Der Reiter des vordersten Pferdes suchte ihn zu retten, aber vergeblich. Mit einem Schrei, der laut durch die Nacht klang, stürzte Pew zu Boden und die vier Hufe trampelten über seinen Leib hinweg. Der Blinde fiel auf die Seite, legte sich sachte auf sein Gesicht und rührte sich nicht mehr.